Wir schwingen uns auf, wir stürmen empor, die weite Erde zu Füßen. Nebel und Wolken stoßen wir vor, die Flammen der Sonne zu grüßen. Das Herz wird uns frei, die Seele wird weit, zu Häupten die Heere der Sterne. Und grüßen die Welten ferne. Wir schwingen uns auf, wir stürmen empor, wir steigen beglückt über Wolken und Höhen. Durch Nebel und Dunkel stoßen wir vor, das Leben, es glüht, soll dir